Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einem, ich würde mal sagen, echten Krimi um Mitternacht. Es geht, und da geht der Blick zu Anne Brohr-Hilker, um den wahrscheinlich größten Steuerbetrug in der deutschen Geschichte. Cum-Cum und Cum-Ex. Es geht, Stand heute, um 40 Milliarden. Sie sagt, nein, wahrscheinlich geht es um sehr viel mehr. Sie muss es wissen, denn es war Anne Brohr-Hilker, die das aufgedeckt hat. Einen gigantischen Betrug auf Kosten deutscher Steuerzahler. Milliarden, man muss sich das mal klar machen, Milliarden geklaut von Menschen, die die ganze Unerbittlichkeit des Systems schon zu spüren kriegen, wenn sich in ihrer eigenen Steuererklärung nur ein klitzekleiner Fehler findet oder wenn sie mal falsch parken. Und genau deshalb trägt das brillante Buch, das sie schon im November, glaube ich, dazu veröffentlicht hat, den, wie ich finde, sehr, sehr passenden Titel Milliarden und Moral. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und die große Frage ist, wie war das alles möglich und vor allem ist es immer noch möglich, wollen wir Eva Quadbeck fragen. Eine der besten Beobachterinnen deutscher Politik, denn es ist vor allem eine politische Entscheidung, wie aktiv das bekämpft wird. Und es ist vor allem eine politische Entscheidung, wie viele Finanzlobbyisten beispielsweise wir rund um den Deutschen Bundestag zulassen. Dazu nur eine Zahl, die es wirklich in sich hat. Auf jeden einzelnen Abgeordneten im Finanzausschuss kommen ungefähr 10 Finanzlobbyisten. Im Gegensatz dazu die Staatsanwältin Anne Brohr-Hilker, deren Drucker schlapp machte, als es richtig losging und alles zusammenbrach. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Wir schauen einmal kurz rein. Es geht, ich habe es eben schon gesagt, um den wahrscheinlich größten Steuerraub in der deutschen Geschichte, Cum-Ex, ein industriell organisierter Raubzug durch die Staatskasse. Entstandener Schaden, mutmaßlich 40 Milliarden, wahrscheinlich weitaus mehr. Anne Brohr-Hilker, Oberstaatsanwältin in Köln, ermittelt über 10 Jahre lang in einem hochkomplexen Betrugsnetzwerk. Aktienhändler, Investoren, Anwälte großer Kanzleien, hunderte Fonds und Banken, sogar staatliche Landesbanken, allesamt beklauen den deutschen Steuerzahler. So, Dollarzeichen in den Augen. Und ja, das war alles unser Steuergeld. Und so funktioniert der Betrug. Es geht um Geschäfte mit großen Aktienpaketen rund um den Dividendenstichtag. Aktien werden so rasend schnell zwischen Anlegern und Banken verschoben, dass am Ende gleich mehrere Akteure denselben Steueranspruch vortäuschen. Die Behörden verlieren den Überblick, wer wann welche Aktie erhalten hat, mit oder ohne Dividende, wer Bescheinigungen bekommen, wer Steuern gezahlt hat. Und so werden am Ende Steuern mehrfach zurückerstattet. 2013 erhält Brohr-Hilker ihren ersten Cum-Ex-Fall, der ein Jahr später erstmals in einer weltweiten Razzia mündet. 130 Gebäude in 14 Ländern werden gleichzeitig untersucht, damit die Verdächtigen sich nicht gegenseitig warnen. Die Ermittler decken ein Betrugsnetzwerk auf, das sie noch über Jahre hinweg beschäftigen wird. Eine Spur, die immer weiter in die Finanzwelt hineinführt und immer näher an die Politik heranrückt. Am Ende stehen mehr als 1700 Namen auf der Liste. Ein besonderer Fall, die Hamburger Warburg Bank. Auch hier wurde Millionenbeute gemacht. Aber fast hätte das Hamburger Finanzamt freiwillig darauf verzichtet. Und bis heute ist die Frage ungeklärt, ob und wie sehr eigentlich die Politik hier Einfluss genommen hat. Sehr aufschlussreich dabei sind die Tagebücher von Warburg-Chef Christian Olearius. Darin ist dokumentiert, wie er sich mehrmals mit Olaf Scholz trifft, damals Hamburgs erster Bürgermeister, später Bundeskanzler. Doch der kann sich ein guter Bürgermeister, ein guter Minister ist jemand, der ganz viele Gespräche führt. Und es ist, glaube ich, sehr plausibel, dass man sich nicht an jedes einzelne dieser Gespräche erinnern kann. 2021 erklärt der Bundesgerichtshof Cum-Ex zum Steuerbetrug und damit zur Straftat. Es fallen Urteile. Der Steueranwalt Hanno Berger zum Beispiel, einer der zentralen Architekten, wird zu 2x8 Jahren Haft verurteilt. Doch im April 2024 quittiert Anne Brohr-Hilker überraschend den Dienst, kehrt der Justiz den Rücken. Ihr Fazit? Zu wenig Ressourcen, zu wenig politischer Wille, zu viele Gegner mit zu viel Geld und mächtigen Netzwerken. Die Kleinen, sagt sie, hängt man und die Großen lässt man laufen. Frau Brohr-Hilker, wenn dieser Satz irgendwo mal angebracht war, würde ich sagen, dann genau in der Geschichte. Oder? Ist das zutreffend? Das ist absolut zutreffend, weil Cum-Ex und die Ermittlungen, die Schwierigkeiten bei den Ermittlungen sind eigentlich sehr symptomatisch und zeigen die dahinterliegenden strukturellen Probleme, die Behörden eben im Kampf mit Wirtschaftskriminalität haben. Bevor wir da gleich mal einsteigen und Sie mal versuchen zu erklären, was da eigentlich wirklich gelaufen ist, würde ich gerne Eva Quadbeck fragen, die so lang und so eng an der deutschen Politik dran ist. Frau Quadbeck, wenn Olaf Scholz sagt, ich kann mich wirklich beim besten Willen nicht erinnern, glauben Sie das? Ich halte das für unglaubwürdig, weil wer Olaf Scholz näher kennt und ich habe ihn ja begleitet, der weiß, dass er jemand ist, der in den politischen Details ja wirklich drin ist und der konnte aus dem Stegreif auch stets erklären, was er wann bei der Föderalismuskommission sowieso mit wem ausgehandelt hat und warum er das besonders schlau ausgehandelt hat. Das konnte er immer im Detail referieren, wie überhaupt ganz viele politische Details. Das war ja auch eine Stärke von ihm. Ja? Der hatte die Details parat, der kannte sich aus. Manchmal konnte man sagen, vielleicht zu viel Mikromanagement, aber seine Festplatte hier im Oberstübchen, die war echt gut sortiert. Und deshalb halte ich das für total unglaubwürdig, dass er in einer so wichtigen Angelegenheit, wo es um das Steuergeld von der Hamburger Bürgerinnen und Bürger ging, dass er das nicht mehr drauf hat und dass er sich da an gar nichts erinnern kann. Dass vielleicht, weil er es nicht so wichtig fand wie die Föderalismusreform, nicht mehr jedes Detail weiß, okay, aber dass da eine komplette Erinnerungslücke, also ein komplettes schwarzes Loch zu dem Fall sein soll, das halte ich schlichtweg für nicht glaubwürdig. Ich denke, dass er da einfach einen politischen Fehler gemacht hat. Frau Buchhilker, Olaf Scholz, um das juristisch einmal kurz für mich zu verstehen, ja, ist ja ein exzellenter Arbeitsrechtler, ist ja Jurist. Also wenn der sagt, ich kann mich nicht erinnern, welchen juristischen Hintergrund könnte das haben? Naja, es ist ist das juristisch besonders clever zu sagen, ich kann mich nicht erinnern? Ja, absolut. Also das hört man natürlich als Staatsanwältin jeden Tag. Ja, ich weiß. Ich kann mir das vorstellen. Also das sagen natürlich viele Täter, weil das praktisch ist, weil man eben kaum widerlegen kann, was jemand jetzt konkret erinnert und was nicht. Man kann ja nicht in den Kopf reingucken. Ne? Deswegen ist das eine juristisch kluge und taktisch strategisch kluge Antwort. Aber wie gesagt, ne, geglaubt hat es ihm keiner. Und deswegen hat, glaube ich, sein Ruf darunter sehr gelitten. Und auch die Glaubwürdigkeit von Politik. Wenn Sie sagen, das sagen viele Täter, meinen Sie ausdrücklich nicht Olaf Scholz? Ne? Ja, absolut. Man muss das war nur die Perspektive, sozusagen meine berufliche Perspektive. Genau. Wie oft habe ich diesen Satz gehört? Sehr oft. Genau. Frau Buchhilker, wie erklären Sie jemandem, der noch nie von Cum-Ex und Cum-Cum gehört hat, was das eigentlich ist? Wo beginnt das sozusagen? Es geht um, soweit habe ich das verstanden, es geht um Aktien, die jemand hält. Und es gibt ja nicht nur sozusagen Gewinne aus steigenden Kursen, sondern es gibt ja viele Unternehmen und gerade deutsche Unternehmen sind da sehr beliebt, verlässliche Anlageobjekte sozusagen, weil sie Dividenden zahlen. Das ist nicht so furchtbar viel, ja, sind ein paar Prozent, aber wenn man über sehr, sehr viele Aktien verfügt, ist das auch am Ende sehr, sehr viel Geld. Es geht um diese Dividenden, auf die ja auch die sogenannte Kapitalertragsteuer fällig wird. Also du kriegst diese Dividende, weil du Daimler-Aktien hältst oder weiß ich nicht, BMW-Aktien hältst, wie auch immer. Und darauf werden da diese 25% Kapitalertragsteuer fällig. Richtig. Für Sie und auch für mich. Für diese Herrschaften nicht. Warum nicht? Ja, also genau, denen geht es gar nicht um die Dividende, denen geht es um die Steuer auf die Dividende. Das ist sozusagen die Beute oder das ist der Kuchen. Na, deswegen nennt man das Ganze auch Tax Trades. Also steuergetriebene Geschäfte. Das heißt, das ist überhaupt kein richtiger Handel mit Aktien, so wie wir uns das alles vorstellen. Irgendwie geschicktes Verkaufen, das hat damit nichts zu tun. Sondern es geht nur darum, dass man steuerliche Effekte erzielt. Das heißt, man hat es auf die Kapitalertragsteuer abgesehen. Einmal der erste Schritt ist Cum-Cum, so nennt man das. Ne? Das ist Schritt 1. Da geht es darum, dass man die Kapitalertragsteuer gar nicht zahlt, obwohl man es eigentlich müsste. Und Schritt 2 wäre dann Cum-Ex. Da geht es darum, dass man sich die erstatten lässt, obwohl davor der Mann die gar nicht abgeführt hat. Ich kann es auch noch mal einmal erklären, weil es ist eigentlich. Ich würde einmal gerne von Anfang das verstehen. Also genau. Es gibt jetzt irgendwo jemanden, der hat diese Beispiel VW-Aktie, ja, die wird dann Dividende gezahlt. Wo sitzt der? Genau, also 2/3 der deutschen Aktien nimmt man an, so ganz genau weiß man das nicht, aber schätzt man das, die von sogenannten Steuerausländern gehalten werden. Das heißt, sie sind schlichtweg im Ausland, zum Beispiel bei US-Pensionsfonds oder bei Staatsfonds, norwegischen Staatsfonds gibt und so weiter. Die halten große Mengen Aktien, auch große Mengen deutsche Aktien. Norwegischer Staatsfonds, der glaube ich, der größte, der reichste Fonds der Welt. Ne? Also da geht es um unglaublich vieles. Und wenn die sagen, wir legen jetzt mal institutionell in Deutschland an, dann kaufen die jetzt nicht 5 VW-Aktien, sondern Hunderttausende. Richtig. Ne? Deswegen sind, wie gesagt, die meisten in Deutschland notierten Aktien sind gar nicht hier bei Deutschen, sondern sind bei sogenannten Steuerausländern, wie so ein norwegischer Staatsfonds. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel. So, und die müssten, wenn jetzt Dividende gezahlt wird, die einmal im Jahr gezahlt, dann müssen die Steuer zahlen, die Kapitalertragssteuer darauf. So, 25%. Genau. Das ist schon günstig. Eh schon günstig, ne? Ja. Aber im Steuerrecht ist ja viel möglich, wenn man kompetente Beratung hat. Und so sind die auf die Idee gekommen, es wäre ja noch viel günstiger, wenn ich sie nicht zahlen müsste. Ne? Ja, das ist sehr einleuchtend. Das wäre ja prima, ne? Dividende ganz ohne Steuer. Und deswegen sind die auf die Idee gekommen, ach, dann kommen wir doch, dann machen wir das doch so, dass wir diese Aktie nur für den relevanten Stichtag, da wo die Dividende ausgezahlt wird und wo das Finanzamt kurz drauf guckt, ne? Für den Stichtag verschieben wir das auf jemanden, der von dieser Steuer befreit ist. Das sind in Deutschland so ein paar Entitäten zum Beispiel. Investmentfonds sind von der Steuer befreit, manche Banken sind von der Steuer befreit. Das heißt, du verschiebst die Aktie aus dem Ausland nach Deutschland? Genau. Also nur für diesen einen Moment. Genau, Sie sind zum Beispiel jetzt ein norwegischer Staatsfonds und denken, ach, Steuerzahlen ist doof. Wir müssen aufpassen, ne? die machen das oder, nicht. Nein, die machen das nicht. Da liegen nur die Aktien. Da sind auch Zwischenhändler dazwischen, ne? Genau. Das will ich auch sagen. Genau. Also ich will jetzt nicht den norwegischen Staatsfonds die armen Norweger, die haben damit diskreditieren. Nichts zu tun. Genau. Ne? Aber Sie sind irgendein Steueraussender, der sagt, Steuern zahlen würde ich lieber weglassen, ne? Wenn es geht. Dann verschieben Sie die Aktien nur für den Stichtag auf mich, weil ich bin steuerbefreiter Investmentfonds in Deutschland. So, warum sind Sie ein steuerbefreiter Investmentfonds? Das ist der Teil, den ich gar nicht verstehe. Ja, also diese Steuerbefreiung, die haben irgendwann mal gute Gründe gehabt und sind für ganz andere Konstellationen gedacht gewesen. Ne? Und die werden hier sozusagen zweckentfremdet und wie so ein Baustein eingesetzt. Aber was sind das für Gründe? Können Sie das einmal kurz erklären? Also zum Beispiel, weil dahinter noch Anleger stehen, dann sollen nicht beide besteuert werden. Ach, verstehe. Nicht der Anleger und der Fonds sozusagen. Genau, solche Gründe spielen eine Rolle. Also gibt es diese Steuerbefreiungstatbestände, hatten, wie gesagt, alle mal einen Hintergrund und einen Sinn. Ne? Die werden nur sozusagen zweckentfremdet. Das heißt, ich schiebe Ihnen jetzt an diesem Stichtag die Dividende, es droht die Dividende. Es droht und dann, die Steuer auf die Ich weiß genau, und es droht die 25% Kapitalertragssteuer. Dann schiebe ich das Ding schnell zu Ihnen, weil ich weiß, Sie sind steuerbefreit. Und Sie wissen davon. Also wir beide haben eine Verabredung. Wir haben vorher miteinander gesprochen und wir haben auch einen Vertrag gemacht. Da steht drin, ich kriege die zwar, aber ich darf auf keinen Fall irgendwas damit machen, weil Sie wollen sie ja zurückhaben. Natürlich. Na? So, Sie wollen ja nur das fürs Finanzamt vortäuschen, dass die Aktie bei mir ist, weil ich muss ja keine Steuer zahlen. So, also wir haben vorher miteinander gesprochen und wir haben auch klar gemacht, Sie kriegen die Aktien danach sofort wieder zurück und ich darf da auch nichts mitmachen. Super, ich darf die nicht woanders verkaufen oder was auch immer. Ich darf die gar nicht anrühren. Dann kommen die zu mir, das Finanzamt guckt drauf und dann sage ich, Moment mal, ich bin ja steuerbefreit, ich hätte gerne die Steuer zurück. Weil ursprünglich ist es so, dass zum Beispiel SAP oder wer auch immer gerade die Dividende ausschüttet, die führen sofort die Steuer ans Finanzamt ab. Und dann sage ich, Moment mal, ne, ich bin ja steuerbefreit, hier gern zurück. Also Finanzamt weiß das ja nicht, dass wir vorher miteinander gesprochen haben, dass wir auch einen Vertrag haben, weiß Finanzamt alles nicht und wir sagen das auch nicht. Und da kommen wir in den kriminellen Bereich rein. Mhm. Ne, wir sagen das auch nicht. Und deswegen gibt mir das Finanzamt die Steuer sozusagen zurück. Also wir haben uns die Steuer geklemmt. Und danach gehen die Aktien wieder zurück zu mir zurück. Genau. Und dann machen wir beide halbe. Genau, ich kriege ein bisschen was davon ab. Ne, Sie haben eine Steuerersparnis und ich kriege ein bisschen was dafür, dass ich bei dem Finanzamt gegenüber... Das heißt, ihr müsst jetzt noch mal verstehen, wir reden hier wirklich über die nackte Gier. Ja. Darüber reden wir. Ich meine, du kriegst diese Dividende, das ist eh schon schön. Mhm. Da reden wir auch über Milliarden, weil es so viele Aktien sind. Mhm. Und dann willst du dir auch noch diese 25%, nur Frau Quadbeck zahlt wie viel Einkommensteuer und Abgaben und so weiter. Ja, gut, am Ende sind wir bei über 50%, geht es richtig zur Sache. Die müssen nur 25% zahlen, aber auch das ist ihnen zu viel. Das ist ihnen viel zu viel. Kein Bock drauf. Ja, und dann sind sie noch auf die Idee gekommen, wo ja die Aktien jetzt gerade im Inland sind. Mhm. Da können wir die doch dem Finanzamt eigentlich noch mal präsentieren. Die gleichen Aktien. Okay. Das ist doch eine super Geschichte. Dann kriegen wir nämlich noch mal Steuern. Wie macht man das? Genau. Und deswegen sind die am Stichtag bei mir. Ich sage dem Finanzamt Bescheid. Und, ne, das ist dieses Kum-Kum-Geschäft. Und nach dem Kum-Kum-Geschäft, also nach dem Stichtag, wo ich die Dividende bekommen habe und die Steuern nicht drauf gezahlt habe, benutze ich die Aktien noch mal und verschiebe sie jetzt zu Ihnen. Okay. Weil die sind nämlich ein Leerverkäufer, beziehungsweise die sind der Cum-Ex-Erwerber. Und Sie haben vorher noch mit einer anderen Person einen Vertrag gemacht. Und aufgrund des Vertrags stehen den Aktien zu. Das und heißt, Eva Quadbeck verkauft Aktien, das Leerverkäufer? Nee, sie bekommt die Aktien. Erstmal bekommt sie sie? Okay. Genau, vom Leerverkäufer, den wir jetzt nicht sehen. Ach, verstehe. Der sitzt okay. irgendwo im Dunkeln. So. Ah, okay. Ne? Da, über diese Station des Leerverkäufers gehen die Aktien zu Ihnen. Und Sie sagen, ich bin ein steuerbefreiter Investmentfonds. Das kennen wir ja schon, liebes Finanzamt. Genau. Ne? Ich hätte gern Steuer wieder. So, und Finanzamt weiß gar nichts davon. Weder weiß was von dieser Bewegung, noch weiß was von der Bewegung. Und da kommen jetzt noch mal Steuern runtergerieselt. Und wir reden nicht vom gleichen Aktienpaket, wir reden vom selben Aktienpaket. Richtig, richtig. Es ist ein und dasselbe Aktienpaket. Genau. Und deswegen gibt es diesen schönen Vergleich, habe ich bei der Beschäftigung mit Cum-Ex, ist mir der schon öfter untergekommen, ist ein bisschen so, als du gehst zum Supermarkt, gibst die Pfandflasche zurück, holst dir an der Kasse den Bon und bevor du den einlässt, kopierst du den noch mal 20 Mal und dann reichst du Richtig. Das Ding ein. Und das mit den 20 Mal ist auch gar nicht so weit hergeholt, weil und die Insider, die wir Wirklich? Vernommen haben, haben gesagt, also dies hier, das haben wir öfter gemacht. Na, das kann man nämlich dann kreiseln lassen. Und dann ist das wie so ein Flipperautomat immer, wenn es da ankommt, ach, das plingt und es kommt Steuern. Unvorstellbar. Und das war richtig teuer. 40 Milliarden, sagen Sie? Also 40 Milliarden ist eine Schätzung von Professor Spengel von der Uni Mannheim. Der hat sehr, sehr vorsichtig geschätzt. Der hat nämlich zum Beispiel zugrunde gelegt, dass das nicht alle Steuerausländer machen, sondern höchstens die Hälfte davon. Das halte ich für sehr vorsichtig, weil die Kronzeugen, mit denen wir gesprochen haben, die waren jahrelang in dieser Branche, haben es jahrelang gemacht. Die haben gesagt, eigentlich alle Aktien sind unterwegs am Stichtag. Also das ist wie pures Gold. Da bleibt nichts in der Schublade liegen. Ne? Also deswegen glaube ich, dass diese Vorsicht... Ist das europaweit oder weltweit? Ja. Oder wie geht das denn? Genau, das ist weltweit sogar. Also die, wie gesagt, die wir vernommen haben, die Kronzeugen, die waren bei internationalen Investmentbanken, auch im Ausland und haben das nicht nur in Europa gemacht, sondern eben, wie gesagt, weltweit. Einer hat gesagt, ich bin extra für eingestellt worden. Da hat man mir da so ein Handbuch auf den Tisch gelegt. Für die Nummer? Für Cum-Ex ist er eingestellt worden. Und da hat man mir ein Handbuch auf den Tisch gelegt und hat gesagt, so, das kannst du da und da und da machen. Denk da mal ein bisschen weiter, wie kannst du das noch verfeinern und so weiter. Ne? Das sagt er, das war doch meine Arbeitsplatzbeschreibung, dafür bin ich eingestellt worden. Und das zeigt schon, dass das eben fest etabliertes Geschäftsmodell von Banken ist. Ne? Das ist nicht so eine kleine Gruppe schwarzer Schafe. Nee, und da gibt es auch kein Unrechtsbewusstsein, oder? Wie war das, als Sie da reingestochen haben in dieses Wespennest? Genau, große Empörung. ja, also das zeichnet Wirtschaftskriminelle auch aus. Das sagt sogar die kriminologische Forschung, ne? Dass man da Einsicht mit der Lupe suchen muss. Sondern die haben meistens so ihre festen Schablonen im Kopf, ne? An Ausreden, Rationalisierung nennt man das. Das ist alles erforscht, ne? Also man kann sich die besten Sachen schönreden. Das macht jeder. Ja, ne? Das ich ist erlebe normaler. Das jeden Abend hier. Ja, ja ne? Das funktioniert ganz großartig. Ich habe eine Idee davon. Aber eben auch bei denen. Und da, das hat dann eben zu, ne? Hat dann die Wirkung, dass man halt ganz viele Ausreden am Start hat, warum das, was man macht, eigentlich nicht schlimm ist, anderes auch machen und eigentlich überhaupt der Staat schuld ist. Und dass es auch sozusagen eine Lücke im System ist. Ja, genau. Das nicht war kriminell, sondern einfach eine Lücke. Wir nutzen die, sorry, wenn ihr die Lücke lasst, dann euer Problem. Ja, das war eines der Nummer eins Ausreden. Ne? Und ein Narrativ, was ja auch hier zum Beispiel in die Medienwelt gespielt worden ist, ne? Ist sehr über die Medien verbreitet worden. Auch in der Fachliteratur hat man das viel gelesen, ist natürlich auch bei Politikern angekommen. Und das hatte eine verheerende Wirkung gehabt. Denn das hat erstmal dazu geführt, dass das Problem ja massiv verharmlost hat. Ne? Also Gesetzeslücke und die hat man da gefunden. Ne? Da, ja, Lücke ist ja deutlich harmloser als das böse Wort Betrug. Ne? Ja, also klingt so süß und nett. Absolut, ja. Vor allem klingt es ja regelrecht clever, ne? Weil man als erstes denkt, ja nun, der ist ja schlau, ne? Der hat die Lücke gefunden. Ne? Und als nächstes denkt man, ja, welcher Blödmann hat die Tür aufgelassen. Richtig. Also was hat der Staat da wieder falsch gemacht? Der schwarze Peter geht dahin zurück. Absolut. Ja. Ne? Und stattdessen, wie war es wirklich, Gerichte haben später, als das vor die Gerichte gekommen ist, haben eindeutig gesagt, es gab nie eine Gesetzeslücke, es war immer verboten. Das heißt, die sind nicht unter dem Zaun durchgeschlüpft, sondern über den Zaun gesprungen. Ja, sehr schön. Ne? Was, also das nennt man Kriminalität. Und das Verheeren an dem Wort Gesetzeslücke ist, wie gesagt, es hat die Assoziation geweckt, dass es was Niedliches ist, ne? Was ja. Cleveres. Und es hat die Politiker jahrelang in die falsche Richtung geführt, weil die immer versucht haben, durch neue Gesetze das Problem zu lösen. Die sind immer am Gesetzestext rumgefummelt. So, aber wenn man jetzt mal realisiert, dass es Kriminalität ist, dann drängt sich jetzt der Vergleich mit Diebstahl auf. Ne? Also Diebstahl kann man nicht dadurch bekämpfen, indem man den Gesetzestext noch irgendwie einen Halbsatz dazufügt oder das Wort irgendwie noch mal differenziert ausgestaltet. Sondern Ladendiebstahl ist klar. Ladendiebstahl ist Ladendiebstahl und jeder Ladenbesitzer weiß, ich fordere nicht, dass der Diebstahlsparagraf anders formuliert wird. Ich möchte gerne Kameras in meine Dunkelecken stellen. Richtig. So, das ist Kriminalität. Und das hat man nicht realisiert jahrelang. Und deswegen ist die Politik eben sehr sozusagen in die falsche Richtung getrieben worden. Aber bevor jetzt gleich Eva Quadbeck, Politik ist Ihr Stichwort, ins Spiel kommt, Frau Borhilke, Sie haben doch viel mit diesen Leuten zu tun. Ich meine jetzt auch auf politischer Seite. Denn kann man vieles nachsagen, aber nicht, dass sie doof sind. Die verstehen das doch ganz genau. Also fehlt da in Wahrheit der politische Wille, das zu ändern? Also ich würde sagen, dass wie Cum-Ex genau funktionierte und was das für Ausmaße hat, da gehe ich jetzt aufgrund meiner Erkenntnisse nicht davon aus, dass das den, sagen wir mal, zum Beispiel den Menschen im BMF, im Finanzministerium bewusst war. Lange Zeit. Ne? Heute würde ich das anders sehen. Aber heute hat es ja auch eine Aufklärung gegeben. Sie haben angefangen 2013, ne? Genau. Oder war Ihr erster Fall? Genau. Können Sie das einmal beschreiben nochmal? Das ist irre spannend, was Sie da erzählen. Der Moment, als Sie kapiert haben, ich meine, Sie sind die Staatsanwältin in Köln. Ja? Das ist, also machen Ihre Karriere und so weiter. Und dann baut sich da auch eine richtige Abteilung auf und so. Aber Sie sind jemand, der einfach da sehr penibel und sehr ordentlich seinen Dienst macht. Aber Sie sind jetzt nicht der Generalbundesanwalt und so weiter. Und Sie sind jetzt nicht, weiß ich nicht, weisungsbefugt von Lars Klingbeil oder so, sondern Sie machen Ihren Job auf der Ebene, für die Sie zuständig sind. Und dann merken Sie plötzlich, irgendwas läuft da komplett schief. Woran haben Sie das gemerkt? Ja, also ich habe den ersten Fall auf den Tisch gekriegt und und dann hat natürlich die Behörde, die das vorher bearbeitet, also die Steuerbehörde, in dem Fall das Bundeszentralamt für Steuer, die hat natürlich schon eine Idee, wie das hätte, also ne, wie die Masche lief. Ich habe mich nicht sofort verstanden. Ich habe mich dann abends an den Küchentisch gesetzt und mir das nochmal so Schritt für Schritt aufgemalt, wie denn das funktionieren sollte. Und dann habe ich sofort gesehen, aufgrund meiner Erfahrung, weil ich schon so lange Steuerkriminalität bearbeitet habe, das ist ja das Gleiche wie Umsatzsteuerkarusselle. Umsatzsteuerkarusselle sind Warenkreisgeschäfte. Also nicht Aktienkreisgeschäfte, sondern Warenkreisgeschäfte, die auch nur, wo der Profit auch nur daher basiert, dass einer die Steuer nicht abführt und der andere sie trotzdem erstatten lässt. Also im Grunde genommen das Gleiche. Ne? Also gleiche Mechanik, gleiche Wirkung. Also wie gesagt, da verlangt einer Steuer zurück, die er vorher nicht gezahlt hat. Das ist der gleiche wie bei Kapitalertragssteuer. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, ach, das ist ja das Gleiche, was du schon kennst. Und dazu gibt es auch eine feste Rechtsprechung. Das kannten die Gerichte schon und die Behörden. Da gab es ganz viele Urteile zu. Und deswegen dachte ich, das wird wohl hier nicht anders sein. Ne? Also wenn man sich da nicht Steuern erstatten lassen kann, ja, ohne dass man vorher gezahlt hat, dann wohl hier wohl auch nicht. Aber was jetzt interessant war, danach habe ich in die Online-Bibliotheken geguckt, also welche, ne? Wo Fachzeitschriften drin sind und so. Und die waren geflutet, voller Aufsätze, die irgendwas fabulierten von, nee, das liegt gar nicht an der Steuer, ne? Das sind Marktineffizienzen oder komische Wortgebilde wurden da bemüht als Erklärung. Schöne Wortgelanden, um zu verschleiern, worum es eigentlich wirklich genau. geht. Genau, also sehr viele Worte, die man halt kaum verstanden hat, außer dass einem suggerierte, naja, diese Profite, die da einmal im Jahr immer pünktlich vom Himmel fallen, ne, auf so ein paar Marktteilnehmer, ja nicht auf uns alle, wir merken davon ja nichts. Ne? Naja, wenn wir Aktien halten, kriegen wir vielleicht auch eine Dividende, ne? aber sind natürlich kleine Summen, um die es ja, dann geht. Vor allen Dingen und wir zahlen dann 25%. Genau, ne? Also jedenfalls wurden dafür andere Gründe gefunden, die mich aber alle überhaupt nicht überzeugt haben. Das ist vielleicht so ein bisschen der Hintergrund gewesen. Ich habe mich davon nämlich nicht sozusagen beeindrucken lassen, von diesen vielen Worten und die alle so kompliziert waren. Und das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich Staatsanwältin war. Weil viele Worte und irgendwie, sagen wir mal, schwulstige Erklärungen, ne, die hört man halt ganz häufig. Ne? So, Gelaber, wie wir hier sagen. Ne, ja. So ist das. Ja. Also daran gewöhnt man sich ja. Ne? Gerade wenn man halt vorher schon Wirtschaftsstrafrecht gemacht hat, kennt man eigentlich die Taktik, ne? Dass man sich so ein bisschen aufpumpt und so arrogant daherkommt und schlau daherredet. So. Und dass man das dass man das widerlegen muss oder dass man da nicht so viel drauf geben muss, sondern einfach gucken muss, wie war es denn wirklich. Das ist sozusagen das, was wir ja alle machen. Ja, beantworten Sie doch mal die Frage, ja oder nein? Ja, Sie müssen verstehen. Sagen Sie doch ja oder nein. Ja, so ist es. Ne? Genau. So, und jetzt kann ich mir vorstellen, also das war ja meine berufliche Erfahrung. Was war das denn für ein Fall, den Sie da auf dem Tisch hatten? Der erste. Also, das war schon ein Riesenfall. Da ging es um 6 US-Pensionsfonds. Okay. Die viele in Europa anlegen, ne? Ja, genau. Die 460 Millionen vom Bundeszentralamt zurückhaben wollten. 460 Millionen. Genau, 460 Millionen. Das war also auch jetzt ein Maßstab für eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft, die große Fälle macht. Eine solche waren wir in Köln. Da war schon trotzdem echt ein großer Fall. Wow. So, und ja, die hatten das heißt, auch das Volumen war, was war das? Was war das für ein Anlagevolumen? Ja, das waren dann Milliarden gewesen. Ja, das waren Milliarden, genau. Also wenn man nochmal überlegt, also in dem Fall war es so, dass tatsächlich auch Privatinvestoren angesprochen wurden, also nur so High-End-Investoren, die mal so 50 oder 100 Millionen investieren konnten, also nicht uns, ne? Ja. Und dann hatte man 250 Millionen eingeworben. Das reicht aber noch nicht als Startkapital, sondern das ist um das 40-fache nochmal erhöht worden, gehebelt hat man das, also fremdfinanziert worden durch eine Bank. Ja. Und das war dann das Startkapital, also 250 mal 40. Wow. Das war Startkapital für diese Geschäfte, um hinterher 460 Millionen Steuererstattung generieren zu wollen. Also sieht man schon, wie viel Volumen man sozusagen auch erstmal einsetzen muss, um hinterher diesen steuerlichen Effekt zu haben. Ist schon klar, ja. Und es geht ja jetzt gar nicht darum, diese Großanleger zu dämonisieren, ne? Die muss es geben und der deutsche Staat, gerade wir aktuell, leihen uns auch sehr viel Geld von solchen Leuten. Das heißt, aber zahlt eure Steuern. Das ist der einzige Punkt, um den es geht. Ja, und man muss also hier dazu auch sagen, dass die Anleger, die da investiert hatten, die haben nicht direkt in Cum-Ex-Geschäfte investiert. Denen ist es auch überwiegend falsch erklärt worden, sondern die sollten in luxemburgische Fonds investieren und wussten eigentlich gar nicht so richtig, was das für eine Strategie ist. Dann kriegen die ein Renditeversprechen. Genau. Und dann gehst du rein. Das heißt, der arme amerikanische Rentner weiß davon auch nichts, wenn sie sagen US-Pensionsfonds. Ne? Nee, das waren auch nur leere Hüllen, ja. Tatsächlich. Also die sind teilweise erst ein paar Tage vorher gegründet worden. Also es gibt auch so Ein-Mann-Pensionsfonds, habe ich gelernt. Wirklich? Ja, ja. Da gibt es nur einen Trustee und einen, der das verwaltet. Und das ist es schon. Ne? Die kann man ein paar Tage vorher aufmachen und die kann man auch dann, nachdem die Trades da einmal durchgelaufen sind, wieder zumachen. So, und so war das dann auch. Das war zum Beispiel eine Auffälligkeit, die jetzt so für uns Strafverfolgungsbehörden so eine Red Flag ist, ne? Wo man denkt, da muss man mal hingucken. Finde ich gut, dass Sie es gemacht haben. Eva Quadbeck, wenn man das so hört, ne? Wie sehr beschädigt sowas eigentlich dann auch diese ganze Affäre die Glaubwürdigkeit von Politik? Mhm. Ich meine, stellst du dich hin und sagst, ich glaube, Sie haben es mal Warnwestenpolitik genannt, ja, dieses berühmte Foto, Bärbel Baas und Lars Klingbeil auf einer Baustelle beim Versuch, Schwarzarbeit zu bekämpfen. Genau. Eigentlich war es ein Fototermin. Mhm. Und eigentlich sollte es aber sagen, Freunde, das hört jetzt aber auf. Ja. Das heißt, da versuchst du dann ranzugehen, völlig zu Recht im Übrigen. Du sagst, wir gehen jetzt an Sozialbetrug ran und so weiter. Und dann auf der anderen Seite das. Genau, und die Großen lässt man laufen. Ich glaube, das hat zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, dass Politik teilweise wirklich nicht genug informiert ist über das, was gerade in der Finanzwirtschaft abgeht. Ja, dieses komplexe System, da gibt es in den Behörden überhaupt nicht genug Menschen, die sich damit befassen. Mhm. Und wenn Frau Brohilker nicht an ihrem Küchentisch sich das mal aufgemalt hätte, hätte sie das vielleicht auch abgeheftet oder sich die wissenschaftlichen Aufsätze dazu durchgelesen und gesagt, ja, Gesetzeslücke, können wir nicht so viel machen. Interessant ist, bis zu der Lektüre ihres Buchs war ich nämlich auch davon ausgegangen, dass es mindestens in den Nullerjahren da eine Gesetzeslücke gab, weil das haben alle so gesagt und dann ist ja an den Gesetzen rumgemurkelt worden und dann kamen irgendwann die ersten Urteile und seitdem war klar, das ist auf jeden Fall Betrug. Mhm. Aber auch ich als Journalistin, die sich dann mit so einem Thema eben auch mal punktuell befasst, ich war ganz klar davon ausgegangen, dass es eine Gesetzeslücke sein muss. Also das ist diese Ebene Wissen. Und da wäre es natürlich wichtig, dass Ministerien echte Experten haben und sich eben nicht so viel von der Finanzlobby einflüstern lassen. Weil das ja ein ziemlich erfolgreicher Feldzug der Finanzlobby war, dass alle davon ausgegangen sind, dass das eine schwierige Geschichte ist und es eben Gesetzeslücken gibt und da Leute ziemlich clever sind. Das ist so die eine Ebene. Und die zweite Ebene ist dann, wo hat die Politik bei Cum-Ex Fehler gemacht? Und dann sind wir sicherlich gerade schon erwähnt bei Olaf Scholz und der Warburg Bank, wo sicherlich dann auf der einen Seite auch noch so ein gewisses Unwissen darüber, will ich zugutehalten, da gewesen sein könnte. Ja, aber die Bank war ja schon, es war ja schon klar, dass diese Bank 47 Millionen Euro zurückzahlen müsste an den Hamburger Finanzsenat. Und es war dann das kam Geld noch mal die fast identische Summe dazu. Und am Ende reden wir von fast 100 Millionen. Genau. Und das Auffällige an der Geschichte ist, Hamburg gehört zu den ganz wenigen Bundesländern, die erstmal aktiv darauf verzichtet haben, das einzufordern. Genau. Können Sie mir das mal erklären? Warum kann ein Hamburger Senat oder ein Hamburger Bürgermeister sagen, oder Finanzsenator Peter Tschentscher, der heutige Bürgermeister in dem Fall, sagt, ja, steht uns zwar zu, aber wollen wir trotzdem nicht. Eine gute Erklärung habe ich nicht dafür. Ich habe mir mal überlegt, was wäre denn gewesen, es hätte ein CDU-geführtes Bundesland getan mit einem CDU-Finanzminister. Was hätten dann wohl Herr Scholz und Herr Tschentscher gesagt? Die wären aus der Schnappatmung wahrscheinlich nicht mehr rausgekommen, wenn das woanders passiert wäre. Und ich kann es mir auch nicht erklären, dass Vertreter einer Partei, die Vermögenssteuer fordert, die Erbschaftssteuer fordert, die sich inszeniert als die Vertretung des kleinen Mannes, an so einem Punkt mindestens nachlässig ist. Ja? Also das muss man jetzt auch dazu sagen, weder Herrn Tschentscher noch Herrn Scholz ist juristisch irgendetwas nachgewiesen worden, dass sie wirklich einen Fehler gemacht haben, der in irgendeiner Form justiziabel ist, der von der Staatsanwaltschaft geahndet werden kann. Es hat ja auch noch 2021 diese berühmte Razzia in der Hamburger Finanzbehörde gegeben, aus der aber eben auch keine Anklage erfolgt ist. Also das muss man der Redlichkeit halber dazu sagen. Aber ein politischer Fehler war es mindestens. Und das ist ja durch Ihre Ermittlungen auch herausgekommen, durch die Tagebücher von Herrn Olearius, dass es diesen Kontakt gegeben hat. Und da eben die großen Fragezeichen, die auch die Bürgerinnen und Bürger haben, das habe ich oft in Leserzuschriften gelesen, wie kann das denn sein, dass der Scholz diese Erinnerungslücken hat, wo er doch sonst immer alles weiß? Ja, und auch an uns die Frage, ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, Frau Quadbeck, ihr berichtet über vieles und alles Mögliche, warum geht ihr da nicht noch mal weiter hinterher? Ja. Wir haben das mehrfach gemacht und auch Olaf Scholz hat hier mal eine interessante Befragung gewonnen mit einem Kollegen, ich glaube, der Linkspartei war damals, Di Fabio, der wirklich gut im Stoff war und der aber alles an sich abperlen ließ. Also Olaf Scholz hat das an sich abtropfen lassen. Man muss auch immer sagen, der kriminelle Teil ist ja nicht bei Olaf Scholz. Und Olaf Scholz ist ganz sicher kein korrupter Mensch. Richtig. Und Peter Tschentscher ist ganz sicher auch kein korrupter Bürgermeister. Ja. Ganz sicher nicht und war auch kein korrupter Finanzsenator. Der Fehler ist woanders passiert. Meine Frage ist, warum will man dieses Geld nicht zurück? Hatte man sozusagen erfolgreich von Seiten Warburg Bank das Narrativ verbreitet, wenn ihr das macht, wenn ihr uns jetzt zwingt, 100 Millionen zurückzuzahlen, dann war's das, dann kommen wir in eine Schieflage, dann gehen wir vielleicht mit unter. Und wenn man jetzt versteht, welche Rolle diese Bank hier in dieser Stadt für die Wirtschaft dieser Stadt spielt, kann ich mir vorstellen, dass man da als Finanzsenator und Bürgermeister dann mal zuckt. Also auf jeden Fall ist das genau so gesagt worden. Ne? Das ist auch öffentlich, das hat ja die Warburg Bank auch öffentlich gesagt. Und das wäre aber trotzdem kein legitimes Motiv gewesen, ne? Denn wir können ja auch nicht beim Finanzamt sagen, ja, okay, eigentlich müsste ich Einkommensteuer zahlen, aber ich bin halt zweimal zu viel in Urlaub gefahren, das Geld ist weg, ne? Das ist halt das Ding. Also das kann man auch nicht sagen. Und deswegen gilt das natürlich auch für ein Unternehmen oder für eine Bank. Also das wäre, wenn das das Motiv gewesen wäre, auch nicht in Ordnung gewesen. Interessanterweise oder ironischerweise, das Geld wurde dann ja später bezahlt, ne? Ja, eine andere Summe wurde noch bezahlt, ne? Ja, also es ist strafrechtlich ja weiterverfolgt worden und auch strafrechtlich dann mit Urteil ist die Summe eingezogen worden. Das kann man also auch auf dem Weg machen. Ne? Und danach sind dann erst, also nachdem das Urteil gesprochen war, danach sind dann erst sozusagen diese Bescheide, die vorher auf Druck des BMF gemacht werden mussten. Also das heißt, der Druck kam aus Berlin auf Hamburg? Der Druck kam aus Berlin, genau. Zieht das jetzt mal ein. Ja, war Schäuble damals Finanzminister? Nee. Also nicht einziehen, sondern die sollten Steuerbescheide machen. Ne? Ja, die sollten genau. Wir haben die an die Finanzbehörde gesagt, macht mal Steuerbescheide und dass das nicht verjährt auch. Ne? Also 2016 haben sie darauf verzichtet und sind eben auch davon ausgegangen, dass die Forderung damit verjährt ist. Und 2017 haben sie nochmal verzichtet und da hat das BMF eingegriffen und hat gesagt, so jetzt bitte Bescheid machen. Ne? Und da ist ja der Finanzverwaltung Hamburg wieder eingefallen, wie man das auch schon hätte 2016 lösen können. Man hat nämlich wieder den Stempel mit Aussetzung der Vollziehung gefunden. Also Aussetzung der Vollziehung ist ein ganz übliches Tool in der Finanzverwaltung, wenn man erstmal einen Bescheid machen möchte, aber man verstreckt ihn nicht. Das heißt, wenn ich an Sie einen Bescheid schicke, dann müssen Sie noch nicht zahlen, wenn ich Aussetzung der Vollziehung drauf mache. Schon klar. Na, weil man kann mal ein bisschen warten, wie es sich mit Strafrecht entwickelt und so. Das ganz übliche Vorgehensweise. So 2016, da wäre das ja die Lösung gewesen. Die hätten ja sagen können, okay, die Staatsanwaltschaft ermittelt noch so ein bisschen vor sich hin, kann dauern. Na, dann machen wir erstmal den Bescheid. Der unterbricht die Verjährung, dann ist das Geld nicht weg und wir machen Stempel drauf, ne? Dann muss die Warburg Bank noch nicht zahlen. Man kann noch weiter diskutieren. So, haben sie nicht gemacht, Ne? Also da schon, würde ich so bewerten, aus fachlicher Sicht ein Fehler. Ja, offensichtlich. Ne? Verjährung wäre, also später hat sich dann, wie lang die Verjährung ist, die Bewertung hat sich nochmal geändert. Das war aber zu dem Zeitpunkt nicht absehbar. Und 2017, wie gesagt, haben sie dann ja, nachdem angewiesen worden ist, den Stempel wiedergefunden und draufgemacht. Und erst sozusagen scharf gestellt, nachdem, also dann Bescheid wirklich vollstreckt, ne? Aussetzung der Vollziehung zurückgenommen, nachdem das strafrechtliche Urteil ergangen ist. Und die haben dann bezahlt? Die Warburg Bank ja, dann genau, haben sie bezahlt, sind dann noch mal in die finanzgerichtlichen Verfahren reingegangen. Also Warburg Bank hat sich auch dagegen gewehrt. Und die ganzen Befürchtungen, die vorher ins Unermessliche gewachsen sind, ne, dass sich diese Finanzverwaltung überhaupt nicht traut, solche Sachen zu verstrecken, die haben sich alle Luft aufgelöst. Und weil die Bank gibt es auch immer noch. Ja, genau, die Bank gibt es auch immer noch. Ne? Also das war alles in Ordnung. Und die haben, ja, die Bank gibt es auch immer noch. Also das heißt, die Angst vor dem Kollaps der Bank, das war unberechtigt. Genau, das war offensichtlich gut vorgegaukelt. Ja. Also wenn wir jetzt dabei sind, dass, gut, Scholz sagt, er kann sich sowieso nicht erinnern, ja, wie das alles gelaufen ist, aber wenn es da eine Einflüsterung gab, ja, dann hat die eben so gut funktioniert. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, dass auf der politischen Seite in den Verwaltungen offensichtlich auch nicht genug Wissen darüber da ist, dass so eine Bank natürlich sehr wohl überleben wird, wenn sie das Geld, das sie sich ergaunert hat, ja, neben den ganzen anderen Gewinnen, die sie noch hat, zurückzahlen muss. Und interessant war, dass ich tatsächlich so während der ganzen Amtszeit von Scholz immer wieder Leserzuschriften bekommen habe, aufgefordert wurde, guck da doch mal nach bei dem Scholz. Das ist, wir Journalisten, muss ich sagen, wir haben dann auch irgendwann an der Stelle so ein bisschen aufgegeben, weil Scholz es eben so komplett an sich hat abprallen lassen. Und wenn man dann halt die Gelegenheit hatte, bei einer Pressekonferenz oder im Hintergrund oder im Interview eine Frage zu stellen, hat man halt die Fragen lieber auch auf Themen verwendet, wo man wusste, man kriegt zumindest inhaltlich Sie etwas. Beschreiben irgendwo, Frau Quadbeck, wo war das, eine Szene, Pressekonferenz? Ja, das war und ein ausländischer Kollege oder Kollegin? Genau, das war die Vorstellung des Koalitionsvertrags. So. Der war noch nicht unterschrieben, das war nach der Nacht, nachdem sie den Durchbruch hatten und dann das Stolz das Papier präsentiert haben. Und dann bekam ein niederländischer Kollege von De Telegraaf das Wort. Okay. Und der hat sich hingestellt und hat gefragt, warum haben Sie nicht die Wahrheit gesagt, dass Sie den Kontakt zu dem Olearius hatten und warum haben Sie nicht das Geld für die Hamburger Bürger zurückgefordert? Und hat der Scholz, anstatt irgendwie auf diese Frage einzugehen, einfach aus dem Koalitionsvertrag erzählt, was man macht zum Thema innere Sicherheit. Und so hat er das halt immer gemacht. Ja, das heißt, gar nicht darauf geantwortet. Er hat gar nicht geantwortet, sondern hat irgendwas geantwortet, was ihm jetzt gerade gefallen hat, dass er was gesagt hat zum Koalitionsvertrag. Und das hat natürlich dann, damit und mit der Taktik ist er halt relativ gut durchgekommen, weil wir dann auch irgendwann gesagt haben, es macht keinen Sinn, ihn zu fragen. Es macht einfach keinen Sinn. Man kann natürlich dann wieder vorführen, dass er sich bei dem Thema total albern verhält. Aber was habe ich davon journalistisch, wenn ich das zehnmal hintereinander vorführe? Und haben Sie eine Erklärung dafür, warum? Also das ist etwas, was ich immer wieder beobachte, wenn es um richtig, richtig viel Geld geht. Also ich rede jetzt über das ganze Konstrukt. Ne? Dann hat die Öffentlichkeit, Wählerinnen und Wähler, so einen komischen Hang dazu zu sagen, komm, lass mal, ist jetzt nicht weiter wichtig. Aber wenn es um kleinere Dinge geht, dann geht es richtig zur Sache. Ja, je unkonkreter die Dinge sind, desto schwieriger. Je komplizierter auch. Je komplizierter, je komplexer, je unkonkreter, desto schwieriger ist das natürlich dann auch immer in der öffentlichen Kommunikation. Und Cum-Ex ist, glaube ich, so eines der komplexesten Dinge, die man sich politisch, finanzpolitisch vorstellen kann. Also ich habe es eben das erste Mal wirklich verstanden, wie es Frau Bohr-Hilker hier erklärt hat. Ja. So kompliziert ist das gar nicht. Und die eigentliche Nachricht ist ja, da werden im gigantischen Stil Steuergelder einfach geklaut. Ja. Genau, klauen ist das also richtige Also es ist ja keine Steuergestaltung, es ist auch keine Steuerhinterziehung. Es ist Diebstahl, richtig. Es ist Raub. Genau, das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, Frau Bohr-Hilker, wenn wir abschließend, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, aber man kann in Ihrem Buch lesen, ist wirklich gut. Wenn man abschließend fragt, wie war das möglich, dann haben wir die Antwort jetzt so ein bisschen verstanden. Die Frage ist, ist das immer noch möglich? Was würden Sie sagen? Ja, ist es. Das läuft immer noch. Ja, also zum einen habe ich dazu Erkenntnisse aus den Ermittlungsverfahren, die ich leider noch nicht öffentlich sagen kann, weil die nicht öffentlich bekannt sind und ich immer noch ans Dienstgeheimnis gebunden bin. Aber was öffentlich bekannt ist, ist zum Beispiel, dass es die Politik ging ja davon aus, sie war ja noch auf dieser Idee, verfangen, wir müssen nur die Gesetze ändern, dann wird sich auch der kriminelle Aspekt da lösen. Das hat leider nicht geklappt, weil ein Cum-Ex-Fall aus dem Jahr 2016 ist öffentlich bekannt. Der ist auch vor den Finanzgerichten gewesen. Das ist ein Cum-Ex-Fall. Etwas, was eigentlich nicht mehr hätte vorkommen sollen, wenn sich jeder an die Gesetze gehalten hätte. Also da geht es um wie viel? Ja, das war gar nicht so ein großer Fall. Ich glaube 60 Millionen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also wenn ich jetzt das mal so übertrage und übersetze, in wie viele Kindergärten können wir von 60 Millionen wieder restaurieren, renovieren, würde ich sagen. Das ist ja alles nicht trivial. Ja, also richtig, im Cum-Ex-Universum eher ein kleiner Fall, aber verglichen mit vielen anderen Fällen, die man zum Beispiel bei Staatsanwaltschaften bearbeiten muss oder so, ist das natürlich ein großer Fall. Richtig. Ja? Richtig. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass das immer noch läuft? Ja, also wie gesagt, dazu gibt es Ermittlungserkenntnisse, die nicht öffentlich bekannt sind. Aber was man sich auch klar machen muss, das, was Kriminalität triggert sozusagen, ist, wenn die eine Seite schwach ist und die andere stark. Ne? Mhm. Also Entdeckung, die Verwaltung ist ziemlich wach auf der Brust wegen verschiedener struktureller Schwierigkeiten. Zu wenig Personal, kein Austausch, technische Ausstattung. Kein Drucker. Also was. Ne? Also es sind viele strukturelle Probleme, die sich vor allen Dingen bei den großen Fällen auswirken. Bei den kleinen nicht so sehr, bei den Großen schon. Das heißt, da ist nicht viel zu erwarten. Das Entdeckungsrisiko ist gering. Und immer dann, wenn das Entdeckungsrisiko gering ist, aber der Tateinreiz hoch, und hier gibt es ja viel zu verdienen, das ist immer eine ganz ungünstige Konstellation. Das ist eine miese Kombination, sagt die Forschung. Und deswegen, allein weil sich das nicht geändert hat, also die Behörden sind immer noch nicht besser ausgestattet, wir haben immer noch keine zentrale Bundesbehörde. Ne? Wir haben immer das noch kein bräuchte man, ne? Absolut, wir brauchen deswegen auch eine zentrale Bundesbehörde, weil wir ansonsten ja in unserem föderalistischen Behördengeflecht sind ja ganz viele Behörden potenziell dafür zuständig, die alle immer Personal austauschen, die nicht miteinander sprechen, die gar kein Wissensmanagement haben. Selbst wenn sich jetzt wie in Köln Wissen gebildet hat, weiß es der Rest der Republik noch nicht, weil man gar keine Plattform und Möglichkeiten hat, sich auszutauschen. Das wäre natürlich als viel einfacher zu organisieren, wenn man eine zentrale Stelle hätte. Und bei diesen Monsterbeträgen macht das natürlich erstmal deswegen Sinn, weil es besonders große Fälle sind, gravierende Fälle, und es ist vor allen Dingen international organisierte Kriminalität. Das heißt, die Akteure und damit auch Beweismittel sitzen im Wesentlichen im Ausland. Deswegen mussten wir auch diese riesen Auslandsermittlungen machen. So, die Behörden sind aber Ländersache und die sollen eigentlich lokale Kriminalität vor ihrer Haustür bekämpfen. Das heißt, das ist überhaupt nichts für lokale Behörden. Deswegen würde es total Sinn machen, wenn wir für diese großen international organisierte Steuerhinterziehung, wenn wir das auf Bundesebene setzen würden. Das heißt, Lars Klingbeil als Finanzminister müsste so was etablieren. Genau, das ist ja schon mal in der Überlegung gewesen, ob man das mit Geldwäsche macht, ne, für große Fälle von Geldwäsche. Und Geldwäsche und Steuerhinterziehung hängen sowieso total eng zusammen. Klar. Man weiß das am Anfang gar nicht. Wenn man komischen Geldfluss sieht, ist es das eine, das andere oder beides. Es ist ja total verrückt, das nicht zusammenzudenken. Und gerade vor dem Hintergrund, dass es uns nicht gelungen ist, in Deutschland dieses Wissensmanagement herzustellen, auch nicht bei den ganzen Erkenntnissen aus Cum-Ex, wäre es dann viel besser zu organisieren mit einer kleinen schlagkräftigen Truppe auf Bundesebene. Es gibt im Koalitionsvertrag ja auch einen Hinweis darauf, dass die Geschäfte noch laufen. Da steht dann drin, dass man prüfen möchte, ob und was man gegen Cum-Cum-Geschäfte unternehmen kann. Also da ist dann, würde ich mal sagen, ist ein sicheres Indiz dafür, dass es das noch gibt. Genau, dass es das noch gibt. Aber so ein Prüfauftrag heißt halt auch, wir sind ziemlich ratlos. Und dann steht eben auch noch drin, dass man schauen möchte, mehr Forschung auf das Thema Steuern zu setzen. Also was eben dann auch zeigt, wie wenig Ahnung die Bundesregierung hat. Und das möchte sie machen, um dann bessere Finanzberatung zu kriegen. Also sprich, die Regierung hat selbst erkannt, dass der Einfluss der Finanzlobby ein Problem darstellt. Ja, und müssten wir, Frage an Sie beide, müssten wir zuständige Politiker dafür verantwortlich machen? Ja. Politiker, also Fachminister sind ja Chefs der Verwaltung. Ja, das meine ich. Was wir immer vergessen. Ne? Also wenn in der Verwaltung Fehler passieren und dann noch solche massiven, ne, dann ist jemand dafür verantwortlich. Das ist der Fachminister. So, der insbesondere, wenn er darüber informiert wäre, wie zum Beispiel in Hamburg. Ne? Da war es ja so, dass der Fall eben auch zum Beispiel Peter Tschentscher bekannt war. Das hat er ja gar nicht abgestritten. Aber oft reagieren dann Fachpolitiker so, dass sie sagen, ich habe keine Anweisung gegeben. Und das war ja auch das, wo man in der ganzen Hamburg-Debatte immer nachgesucht hat. Ne? Gab es da irgendwie Smoking Gun, dass irgendeiner irgendwas gesagt hat. Aber was wir völlig vergessen haben, ist die Frage zu stellen, ja, warum haben Sie denn nicht eingegriffen? Das wäre ja Ihre Aufgabe gewesen, wenn die Verwaltung über Jahre Murks macht. Und Murks ist jetzt wirklich fachlich, also dass da keine ADV, also Aussetzung der Vollziehung, gemacht worden ist. Das ist wirklich ein fachlicher Fehler. Ne? Und das ist dann das Jahr danach nochmal passiert. Und dann ist noch eine dritte Sache passiert. Während laufender Hauptverhandlungen hat man noch versucht, einen Deal Deal mit der Warburg Bank zu machen, obwohl der Richter eigentlich schon gesagt hat, dass er den kompletten Betrag einzieht. Hätte man nochmal, also nochmal 2 Jahre später, das wäre 2018, 2019 gewesen, hätte man nochmal, wenn bereit bin, auf 108 Millionen zu verzichten. Na? Und das heißt, über eine längere Zeit sind wirklich Fehler passiert. Und da normalerweise ist dann jemand dafür verantwortlich. Mhm. Na? Und das ist der Fachminister. Und ich will jetzt gar nicht sagen, es auch nicht nur an seiner Person festmachen. Das Gleiche ist zum Beispiel jetzt in Stuttgart passiert, ne? Wo die Landesbank angeklagt wurde nach 12 Jahren. Und da kam raus, dass 12 Jahre lang, nur obwohl das ein Riesenfall war, ein einziger Staatsanwalt dafür zuständig war. Ne? Der hat auch nur dreimal, also mehrfach gewechselt. Ne? Also die Person ja, wurde ausgetauscht. Ja, und ja, dann gab es danach auch Fragen aus dem Parlament, kleine Anfragen. Und dann wurde dann nur drauf gesagt, ne, wir haben uns nicht eingemischt. Und das ist wieder diese Standard-Aussage, ne? Wir haben uns nicht eingemischt. Das ist aber erforderlich, denn Fachminister sind sind Chefs der Verwaltung, sie haben Dienst, Fach- und Rechtsaufsicht, müssen nicht nur gucken, dass es rechtmäßig läuft, dann ist es auch zweckmäßig läuft. Ne? Mhm. Und das haben wir vergessen. Und wenn wir, glaube ich, das wieder mehr ins Bewusstsein heben würden, dann müssten sich solche Fachminister eben auch solche Fragen gefallen lassen. Ja, ne? Was haben Sie denn dagegen getan? Sie haben das doch 12 Jahre lang beobachtet. Ist Ihnen da nicht mal der Gedanke gekommen, da vielleicht auch noch mal einen anderen draufzusetzen, wenn es da mit einer der größten Fälle der Staatsanwaltschaft Stuttgart war? Na, also das sind Fragen, die, finde ich, wir viel öfter stellen müssten. Gutes Schlusswort, finde ich, Frau Quadbeck. Ja, da geht es um das Thema Verantwortungsübernahme, richtig, was sehr unbeliebt ist bei Politikern, also in den Spitzenämtern, weil sie immer versuchen, einfach irgendwie politisch durchzukommen. Und oft auch fachfremd in die Ämter kommen. Jetzt haben wir einen Finanzminister, der sich sehr gut in Außenpolitik auskennt, aber für den, der sich das Finanzministerium erstmal neu erschließen muss und wo das natürlich dann auch schwierig ist, genau solche komplexen Dinge zu durchdringen, total, und dann politisch auch aufzulösen. Irgendwie stellen Sie die ganze Zeit die Systemfrage an dem Punkt. Es war spannend. Viele Antworten heute bekommen. Ehrlich gesagt, noch mehr Fragen. Vielleicht sollten wir das bei Gelegenheit fortsetzen, Frau Borhilka. Ganz herzlichen Dank auch Frau Quadbeck. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.